sich weiter wund. Die wollen nicht haben, du musst erhitten, dagegen kannst du gar nichts sagen. Menschenrechte werden außer Acht gelassen. Deshalb können wir den Mund nur haben.